Das Kommando, dem ich zugeteilt wurde, ging nach Griechenland. Wir Russland-Urlauber waren als Altgediente voll bewaffnet und so wurden wir auch prompt für die nächtliche Zugwache eingeteilt. Schließlich hatten wir einige Waggons Nachschub und Versorgungsgüter dabei und fuhren im Zuckeltempo durch die Balkanlande. Und da musste man auf alles gefasst sein. Aber die große Verwirrung, die ein halbes Jahr später dann überall herrschte, war noch nicht ausgebrochen. Und so kamen wir unbehelligt, nach über 10-tägiger Fahrt, nach Saloniki, unserem Bestimmungsort. Die Sanitätsstation, die ich zu übernehmen hatte, teilte sich mit der Zahlmeisterei ein Privathaus neben einem requirierten Hotel. Das Regiment war weitum verstreut und der Rest ausgedünnt, wie man das mittlerweile ja nannte. Und einer massierten Invasion hätten wir nichts entgegenzusetzen gehabt.